info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um Schiller International University gehen. Es ist eine sehr interessante Geschichte, denn ich habe diese Universität kennengelernt, vom Namen her, zunächst einmal, als ich in Heidelberg studierte und wohnte. Und das war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1980er Jahre. Und damals war ich sehr jung verheiratet und suchte weiterhin zu studieren. Und ich kam aber auch auf diesen Namen Schiller Internationale Universität. Diese Universität war in einem Gebäude, das nahe des Heidelberger Schlosses war, am Schlossberg. Und ich habe eigentlich nicht weiter geforscht. Viele Jahre später, als ich mit meinem amerikanischen Mann in die USA gezogen war, in North Carolina bereits ein Hauptstudium in Kunst absolviert hatte und dann in Alabama einige Jahre unterrichtete, nämlich als Dozentin für Kunst- und Kulturgeschichte und natürlich auch Sprachen, Englisch habe ich unterrichtet, habe ich dann den Sprung nach Tampa, Florida gemacht und zwar mit meinem Mann zusammen als permanenter Wohnsitz. Und dort habe ich weiter unterrichten wollen an verschiedenen Universitäten, an Museen. Ich habe ausgebildet Leute, die Museumsführungen machen und ich habe auch Sprachunterricht gegeben. Und eines Tages kam ich auf Schiller International University in Dunedin, Florida und war eigentlich sehr erstaunt. Und zwar war da eine Verbindung zwischen Heidelberg, meinen frühen Jahren als Ehefrau, als amerikanische bzw. eines Amerikaners in Heidelberg und als noch Studentin, als Promovantin und weiterhin, wie gesagt, in dem Wissen, dass es diese Schiller-Uni in Heidelberg auch irgendwie gegeben haben musste. Als ich mich dann bewarb, und zwar bei der Schiller International University in Dunedin, Florida, hat man mir dann gesagt, ja, natürlich, das sind einige der Campusse, die diese Universität hat. Es ist eine Privatuniversität. Und jetzt gebe ich Ihnen gleich die Geschichte dazu. Ich habe dann an dieser Schiller International University eine Stellung gehabt, die verschiedene Arbeitsgebiete beinhaltete. Und zwar habe ich zunächst einmal dort Kunstunterricht gegeben und zusätzlich habe ich dann im Language Institute gearbeitet. Also sehr viele der ausländischen Studenten brauchten Englischkurse. Die habe ich dann auch unterrichtet, weil ich ja auch Englischlehrerin bin als Zweitsprache. Wenn man in Deutschland studiert, lernt man Englisch als Zweitsprache unterrichten. Und dann habe ich auch zum Schluss sogar noch das Deutschprogramm übernehmen müssen, weil der Kollege krank geworden war. Und da ging es allerdings später um Akkreditierung und akkreditiert, um Deutsch zu unterrichten, war ich damals nicht und hatte also dann dieses wieder abzugeben. Das war ja auch kein Problem. Das waren sehr, sehr viele verschiedene Kurse, die ich da leiten konnte. Und ich habe dann natürlich auch das Glück gehabt, als ich die Deutsche Funksendung übernahm, dass ich Dr. Walter Leibrecht bei uns im Studio begrüßen konnte und ein Interview mit ihm machte, der Walter Leibrecht, der Gründer von Schiller International University war. Und hier möchte ich Ihnen noch einmal dieses nette Gespräch bringen mit Dr. Leibrecht. Und er jettete zwischen den verschiedenen Campussen, war eigentlich in der Schweiz zu Hause, an seinem Lieblingscampus, der mit einem 4-Sterne-Hotel verbunden ist. Und diese Universität bildet vor allem auch Hotelfachleute aus, das heißt ein eine Universität gleich angeschlossen an ein Hotel sind natürlich wunderbare Ausgangspunkte und auch Orte, wo man nicht nur studiert, sondern auch praktisches lernen kann. Und das haben dann Kinder von Menschen in aller Welt auch ausgenutzt und haben dort ihre Hotelfachschule absolviert. So, und jetzt kommt jetzt von dieser Wikipedia-Seite über Schiller International University die Information zu der Geschichte und zu dieser Universität. Die ist übrigens inzwischen nicht mehr in Dunedin, Florida im Hauptsitz, sondern in Largo beziehungsweise auch in Tampa, Florida gelandet. Und einen Hauptsitz brauchte diese Universität natürlich in den USA, weil sie nach einem amerikanischen Universitätssystem akkreditiert ist. Und das ist in Deutschland dann eine Universität aus dem Ausland und nicht in Deutschland dann beheimatet. So, und jetzt kommt also Schiller International University, SIU, ist eine private, gewinnorientierte Universität mit Hauptcampus und Verwaltungssitz in Tampa, Florida. Es ist nach dem deutschen Dramatiker und Philosophen Friedrich Schiller benannt, dieses Gebäude bzw. diese Universität. Und sie verfügt über Standorte auf 2 Kontinenten und in 4 Ländern. Tampa, also Florida, USA, Paris, Frankreich, Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland. Also heute ist wohl der Schweizer Campus nicht mehr zugehörig. Schiller bietet Associate, Bachelor, Master Abschlüsse an. Es bietet auch dieses Institut Online Abschlüsse im Fernstudium an. Seine Geschichte. Schiller wurde 1964 von Walter Leibrecht als Auslandsstudienprogramm für in Westdeutschland lebende Amerikaner gegründet. Und man sagte mir damals vor allem für die Offiziere, die Amerikanischen, die in Heidelberg stationiert waren, war das für Dr. Leibrecht ein wunderbarer Ort für einen Campus. Und wie gesagt, es gibt ihn ja noch, den Hauptcampus in Heidelberg. Die Studierenden konnten sich auf den beiden Campusgeländen bewegen, also auf allen eigentlich. Und das erzählt dann auch Dr. Leibrecht hierzu. 2 Jahre später verlegte Schiller seinen internationalen Campus in Deutschland nach Heidelberg und erhielt 1983 die Akkreditierung vom Accrediting Council for Independent Colleges and Schools, also die amerikanische Akkreditierung. 1991 eröffnete die Universität ihren internationalen Campus in Tampa, Florida. Der Verwaltungssitz und die Zulassungsstelle der Universität befinden sich auch heute, also zumindest 2023, wenn das Wikipedia-Update dort gültig ist, in Tampa, Florida, also der Hauptsitz. Der derzeitige Präsident ist Manuel Alonso Pugh. Einst befand es sich in Dunedin, dieses College, Florida. Bis 2006 zog die Universität zum East Bay Drive in Largo um. Der Campus hatte über 20 Studenten und eine Abschlussquote von 12%. Paris. Schiller hat einen Campus im 15. Arrondissement in Paris, in der Nähe des Place de la Convention. Der Campus hat 44 Studenten. Wie gesagt, diese Zahlen, auf die darf man sich nicht verlassen, aber Sie sehen, dass es mehr Studenten in Paris hat als in Florida. Der Madrider Campus befindet sich in einem historischen Gebäude im Paseo de Recoletos 35 neben dem Paseo del Prado und der Nationalbibliothek. Der Campus in Madrid ist auf internationale Wirtschaft und internationale Beziehungen spezialisiert. Zusätzlich zur US-Akkreditierung ist der Madrider Campus auch von der Comunidad de Madrid anerkannt, sodass Studierende sich um eine Homologation bewerben können. Der Campus hat 74 Studenten, also so örtlich gebunden und im Mittelpunkt von Madrid. Der Heidelberger Campus war der erste Schiller-Campus und der größte. Der Campus befand sich jahrelang in der Villa Krehl in der Bergstraße. Das ist nämlich ganz in der Nähe des Heidelberger Schlosses und das hatte ich dann auch gesehen. Und in den 80er Jahren auch im Hölderlinweg 8, in der Altstadt. Im Sommer 2012 zog der Campus in neue Räumlichkeiten in der Bahnstadt um. Die Adresse des Campus lautet Zollhofgarten 1 und das, wie gesagt, in Heidelberg, Deutschland. Und dieser Campus hat über 100 Studenten. So, und jetzt möchte ich Ihnen meinen Besuch mit oder mein Interview mit Dr. Walter Leibrecht aus den 90er Jahren bringen. Dr. Leibrecht lebt heute nicht mehr. Seine Söhne haben dies zum Teil übernommen, die Führung, die Leitung dieser Universität. Aber es ist jetzt, wie gesagt, auch in amerikanischer beziehungsweise unter einer anderen Leitung. Und so haben wir natürlich heutzutage auch wieder Zugang zu dieser Universität. Aber ich kann Ihnen sagen, damals war es ganz wunderbar mit diesen ganz wunderbar internationalen Studenten Weihnachten zu feiern, manchmal auch traditionelle Tage der einzelnen Länder, also mal ein spanischer Abend, mal ein deutscher Abend und alles Mögliche gab es dort. Wir haben dort auch das Cultural Center for German Language gegründet. Dr. Iskat war damals Dekan für Hotelmanagement und dieses Hotelfach dort brachte uns eine ganz internationale Cuisine und wie gesagt auch ganz wunderbare Zusammenkünfte. Und Dr. Iskat, kann ich mich gut erinnern, war immer sehr stolz darauf, dass er die Namen aller Studenten, die ihren Abschluss machten, ganz wunderbar aussprechen konnte. Und das waren weitgehend sehr interessante internationale Namen. Und so war die Graduierung, diese Abschlussfeier immer auch ein Highlight des Jahres, jeden Sommer. So, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem Interview und ich kann sagen, es waren schöne Jahre dort zu arbeiten. Ich habe dann an anderen Universitäten und Colleges weitergemacht und auch promoviert wiederum in Deutschland und habe also, wie gesagt, zu diesem internationalen Campus doch eigene und persönliche Beziehungen sowohl von Heidelberg, dem Kennenlernen, als auch in Florida, dem einen Campus dieser Schiller International University. So, viel Freude. Ihre Susanne Nielsen. So, wir sitzen hier mit Dr. Walter Leibrecht, Präsident der Schiller International University. Und wie kam es denn zu Friedrich Schiller als Namensvater? Ja, das hat zunächst einmal einen geografischen Grund sozusagen. Das erste Schiller College, der Schiller Universität, wurde in Ingersheim gegründet und entwickelt, und zwar in diesem alten Renaissance-Schloss. Sie sprachen schon davon, und das ist direkt gegenüber von dem Ort Marbach, wo Schiller geboren ist. Aber der Grund, dass wir Schiller als Namen gewählt haben, ist eben auch dieser, dass Schiller ist der Philosoph der Freiheit, nicht nur als deutscher Philosoph bekannt und Dichter, sondern auch in ganz Europa und darüber hinaus. Er hat zum Beispiel die Menschenrechte in der Konstitution der Französischen Revolution, die stammen verbatim von ihm. In all seinen Dramen, die ja in den verschiedensten europäischen Ländern spielen, Maria Stuart oder Wilhelm Tell und so weiter, ist im Grunde immer die Freiheit das wichtigste Thema. Dann ist das natürlich anzubieten und nicht nur das, Ihre Universität ist ja auch international, Sie sitzen ja auch in der Schweiz und in diesen ganzen Ländern, nicht? Das ist ja fantastisch. Ja. Und wie gesagt, man kann als Student an diesen ganzen Zweigstellen studieren. Man kann also wechseln von einem Ort zum nächsten. Also zum Beispiel, wenn einer bei uns Kunstgeschichte studieren will, dann ist es nur möglich, wenn er wechselt. Mhm. Also wir bieten nicht die ganzen 4 Jahre an einem Ort an, sondern er muss dann 1 Jahr in Paris, 1 Jahr in London, 1 Jahr in Madrid und 1 Jahr in Heidelberg machen. Na, also müssen, das hört sich trotzdem toll an, nicht? Wer möchte das nicht? Und es ist eine Privatuniversität und Sie haben gesagt, das amerikanische System hat wirklich sehr viele Vorteile und deswegen haben Sie es nach Deutschland gebracht. Ja, wie gesagt, ich war 11 Jahre als Professor in Amerika tätig, vor der Gründung der Schiller-Universität, und da war ich sehr von dem American College innerhalb der Universität beeindruckt. Das hat doch eine auch über die reine Wissensvermittlung hinaus eine charakterfördernde oder formende Bedeutung. Dem einzelnen Studenten wird in einem ganz anderen Maße geholfen. Er wird unterstützt in seinen Studien hier durch Tutoren und andere. Wenn man sich überlegt, ich glaube jetzt in Deutschland ist der Prozentsatz derer, die vorzeitig ausscheiden aus dem Studium, ist zwischen 40% und 50%. Und das ist doch ein kolossaler Verschleiß, auch einfach an Mitteln und Zeit und Energie und menschlichen Enttäuschungen und so weiter. Und ein Großteil dieses Ausscheidens könnte vermieden werden, wenn der einzelne Student gerade in den Anfangssemestern eine größere Unterstützung erfahren würde. Und das hat natürlich mit den Zahlen zu tun. Also deutsche Unis sind 40.000 und mehr Studenten kein Problem. Ja, ja. Und auch wenn die Kapazität nur 20.000 ist, es werden 40.000 angenommen. Und das ist natürlich der Vorteil von Ihrer Universität. Das ist also wirklich klein. Jeder Campus hat wie viele Studenten etwa? Ja, also so 400, 500. Hier in Florida sind wir noch ziemlich am Anfang begriffen. Also wir haben hier 250 Studenten. Natürlich können wir nicht diese große Vielzahl an Angeboten bieten, die man in der großen Universität haben kann. Aber wir meinen doch, dass für viele Studierende die Intimität, das Faktum, dass jede Schule dann auch eine Gemeinschaft ist, dass das doch ein wichtiger Gesichtspunkt ist. Ist also eine Familie, eine große... Ja, Familie ist vielleicht etwas übertrieben. Aber man kennt sich. Man kennt sich und es ist eine fast kollegiale Zusammenarbeit von Dozenten und Studenten. Ich glaube, das ist auch etwas, was sehr wesentlich ist. Und das geht eigentlich zurück auf Jefferson, wenn man so überlegt, auf die University of Virginia, wo es wirklich also man miteinander gelebt und gearbeitet hat, nicht? Genau. Das ist so der Ursprung des amerikanischen College. Ja. Denn ich meine, die haben damals noch immer eine große Farmen dabei gehabt und die Studenten betreiben mussten. Und mit diesen Farmen wurden dann und mit dem Einkommen der Farmen wurde die Universität unterhalten im 18. und 19. Jahrhundert. Also Ackerbau betreiben Sie jetzt hier noch nicht? Nein. Aber ich habe einen Swimmingpool gesehen. Also wer hier in Florida studiert, der hat es gut. Ja. Wir sitzen hier mit Dr. Walter Labrecht, der uns erzählt von den Anfängen der Universität. Sie sagten eben, Sie haben sehr viele Alumni. Also es kamen sehr viele Amerikaner auch erstmal nach Deutschland in das schöne Schloss. Ja, also wir haben in Ingersheim und dann in Heidelberg und jetzt auch in Berlin haben wir über die Jahre über 5000 amerikanische Studenten gehabt, die ja ein Semester oder meistens zwei Semester bei uns verbracht haben und dadurch eben doch auch ein besonderes Verhältnis zu Deutschland gewonnen haben. Und das ist, möchte ich sagen, auch kulturpolitisch für Deutschland von einer gewissen Bedeutung gewesen. Also auch diese Zusammenführung, dieses amerikanisch-deutsche, im Prinzip eine Freundschaft gewonnen. Ich habe selber einmal ein Jahr als deutscher Student in Amerika verbracht und ich weiß, dass man dann zu dem Land, in dem man studieren durfte als Ausländer, ein besonderes Verhältnis gewinnt. War das mit Familienanschluss? Hat man dann auch in dem Schloss gewohnt oder konnte man auch mit Familien zusammenkommen? Ja, wir haben also dann sehr viel mit Familienanschluss gemacht. Viele im Schloss selber konnte man auch wohnen, aber nur ein kleiner Teil. Die meisten Studenten haben dann im Ort gewohnt, im Ort Ingersheim und in Nachbarorten. Waren Sie also privat untergebracht dann? Ja, wunderbar. Ja. Und wie fängt man denn eine Universität an? Haben Sie von dem deutschen Staat Unterstützung bekommen? Oder? Nein, überhaupt keine. Ah. Ja, das ist also, weil wir eben doch nicht so richtig reinpassen in das deutsche System. Und die Schule ist voll anerkannt in Amerika, inzwischen accredited, wie man das hier nennt. In Deutschland haben wir vor allem sehr gute Beziehungen zur Industrie. Wir haben jetzt diese Master in Business Administration Programme und haben wirklich sehr viele, also im Moment haben wir 140 Studenten aus Deutschland, die regelrecht eingetragen sind, aber über die Jahre haben wir eben sehr viele Deutsche gehabt, die bei uns einen amerikanischen MBA gemacht haben. Mhm. Und sind dann damit in Amerika geblieben oder sind auch zurückgegangen? Nein, die sind zurück. Mhm. Ja, ja, die sind also, die konnten dann auch für ein MBA. Wir haben jetzt ein großes Study Center in Heidelberg und die konnten dann dort ihren MBA, das ist ein ziemlich intensives Studium, abschließen und sind jetzt in der Industrie in Deutschland tätig. Mhm. Und in Deutschland ist man wesentlich flexibler jetzt, man freut sich auch über diesen Ausbildungszweig. Ja, weil der MBA ist eben, der ist sozusagen, man kann ihn vielleicht mit dem Diplomkaufmann vergleichen, aber er ist sehr viel mehr praxisorientiert. Mhm. Und dann braucht man nicht den Einzelnen noch super anzulernen, wie man das also früher mit einer richtigen Volontariat und so weiter in der Industrie gemacht hat. Wunderbar. Und ich habe gehört, dass Sie jetzt also dann die Universität gegründet haben, aber mit ganz wenig Geld eigentlich, mit ganz wenig Eigenkapital, oder? Ja, das stimmt. Ja, wir mussten sehr einfach anfangen. Ja. Und 35 Studenten. Hat sich die Sache entwickelt. Und aber die Institution, wir bekommen hin wieder mal ein Geschenk oder ein Gift, wie man hier sagt. Ja. Aber im Großen und Ganzen muss ich die Institution erhalten von dem Schulgeld und so weiter, was reinkommt. Auch die ehemaligen Studenten stiften dann immer mal wieder was. Mhm. Das ist ja in Amerika gang und gäbe, die Alumni-Gesellschaften, die dann wirklich zur Unterstützung beitragen. Ja. Und veranstalten Sie denn Zusammenkünfte? Kommen die Alumni denn? Ja, wir haben also alle paar Jahre haben wir Alumni-Zusammenkünfte. Für alle Alumni, dann hatten wir, das hatten wir, das letzte war in der Schweiz und dann haben also die Alumni-Gruppen in Spanien haben sich organisiert und hier in Amerika und an anderen Orten. Mhm. Und also das ist an der amerikanischen Universität, der Kontakt mit den ehemaligen Studenten, das ist eine sehr wichtige Sache. Mhm. Ja. Ja, und die neuen Studenten, die sehen das natürlich auch, wie viel Unterstützung da kommt. Ja, und ich meine, erstaunlich, wie viele Studenten, die jetzt ihren Abschluss machen, die kriegen dann wieder Unterstützung von Alumni auf ihre Jobsuche. Richtig, also das sind dann schon Leute, die in der Industrie fest sitzen und sicher dann auch Möglichkeiten sehen, andere Leute. Die dann gerne Leute nachziehen von der Universität. Weil sie den guten Studiengang kennen. Ja. Dr. Leibrecht wird uns jetzt ein bisschen erzählen, was hier in Schillers Universität in Danniden geboten wird. Viele von Ihnen werden das vielleicht kennen, diese Universität, vom Vorbeifahren. Das schöne Gebäude am Meer an der US Alternate 19. Und was macht man im Gebäude selber? Was für Studiengänge gibt es hier? Was wird hier angeboten? Ja, also der Hauptstudiengang sind Wirtschaftswissenschaften. Und dann kann man einen Associate Degree, einen Bachelor Degree oder auch einen MBA. Gerade in dem MBA-Programm haben wir auch sehr viele Leute aus der Gegend hier, die dorthin kommen, um einen international orientierten MBA zu erwerben. Und wir haben jetzt auch, wir fangen jetzt an mit Adult Education Kurse, also das sind so VHS-Kurs in dem Sinne, nicht? Also Schulkurs, in dieser Art, aber für Credit. Also die Leute können dann da studieren und auch auf ein Diplom hinarbeiten. Wunderbar. Ja, und in Sprachen wollen wir das machen. Wir wollen das also auch in allgemein bildenden Kurse anbieten und dann auch auf dem Gebiet der Wirtschaftskunde, was man hier Business Administration nennt. Und vor allem haben wir hier auch etwa 70 Studenten jetzt, die Hotel Management und Tourism Management studieren. Da ist natürlich Florida besonders der Ort. Und auch hier auf dem Gebiet wollen wir auch Kurse anbieten, die dann Leute aus der Gegend hier am Abend besuchen können. Wunderbar. Also die Erwachsenenbildung bezieht sich dann auf Leute, die arbeiten tagsüber und die dann abends sich diese Kurse nehmen können. Und wie wird man mit der Universität bekannt? Gibt es Tage der offenen Tür? Kommt man zusammen? Ja, also ich würde auch jeden, der Lust hat, sich mal zu informieren, einfach sagen, er soll mal reinschauen. Mhm. Hier, gleich vorne an der Alternate 19 ist dieses schöne frühere Fenway Hotel Gebäude. Aus den 20er Jahren? Das ist so ein Landmark, wie man hier sagt, aus den 20er Jahren, mhm. ja. Und da war früher auch mal ein Casino drin, aber das ist natürlich jetzt, jetzt lange, wird nur noch lange zu. Um Bildung gespielt, ja. Und wir haben das Gebäude wieder schön hergerichtet, was ziemlich schwierig war, mhm. weil die ganze Schule, die also vorher, die war schon lange ausgezogen und da musste das alles ausgebaut werden. Aber jetzt ist das Campus wieder schön im Schuss und wir freuen uns über Besucher, die an der Sache interessiert sind und vielleicht auch Lust haben, den einen oder anderen Kurs zu belegen. Und Sie haben auch internationale Tage, nicht? Sie kommen ja. auch immer mal, also mit internationalem Essen, soweit ich gehört ja, habe, ja. kommen die Studenten ja, ja. zusammen. Und ja, ja, wir haben also Theme Nights, also dass wir mal einen Abend haben, wo wir also deutsche Mahlzeiten anbieten oder dann dann alle möglichen, ein deutsches Kulturprogramm, das hatten wir jetzt, und dann ein italienisches. Und dann ein afrikanisches und das wird von den Studenten selber gestaltet. Und immer mal kommen Leute aus der Umgebung ja. auch dazu, nicht? Ja. Sind dann dazu eingeladen. Ja. Man kann sich mit der Universität in Verbindung setzen unter der Rufnummer. Ich habe gehört, Dr. Leibrecht, Sie haben eben gerade wieder die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen von der Universität von Oklahoma. Und haben dort eben einen Vortrag gehalten, aber es war eben auch etwas, wie soll ich sagen, melancholisch, diese Rede. Ja, ich war eingeladen, mein Gebiet ist an sich Philosophie, wie Sie schon gehört haben. Ich war eingeladen von der Oklahoma City University und die hatten eine Veranstaltung mit dem Thema Violence, also Gewalt und was getan werden kann, um die Ausbreitung von Gewalt einzuschränken, und es ging dann natürlich auch um diese Sprengung, diese furchtbare Explosion dieses Federal Buildings in Oklahoma etwa vor einem Jahr. Mhm. Und da hatten sie eine spezielle Konferenz dafür einberufen, wo diese Ereignisse nochmal besprochen wurden und versucht, sie einzuordnen. Und da haben Sie Philosophisches dazu beigetragen, ja, nehme ich an. Vielleicht. Ja, naja, also das ist etwas, ja. was eine Universität doch sehr gut kann, ist sich austauschen mit Fremden, mit allen möglichen. Denn ja, wir arbeiten sehr eng zusammen mit vielen anderen Universitäten und zum Beispiel gerade mit der Oklahoma City Universität, die ausgezeichnet ist. Wir haben dann Studenten von denen, die zu uns kommen, Studenten von Schiller, die dort weitermachen. Wir haben eine ganze Reihe Studiengänge, zum Beispiel Architektur oder Mass Communications, Radio, Television. Die kann man bei Schiller anfangen, die ersten zwei Jahre, aber dann muss man an eine andere Universität gehen, die sich auf diesem Gebiet spezialisiert hat. Und da zum Beispiel die Oklahoma City University, die ist, das wird Sie interessieren, Spitze in Mass Communication, Radio, Television, Journalism. Und da gehen dann wieder unsere Studenten hin, die sich auf diesem Gebiet spezialisieren wollen. Wunderbar, ja. Toll. Und so sind da sicher eine ganze Reihe Universitäten. Und jetzt machen wir zum Schluss der Sendung noch ein klein wenig. Wir sitzen hier mit Dr. Walter Leibrecht, Präsident der Schiller International University, und er hat seinen Traum verwirklicht, er hat eine Universität aufgebaut, sie haben ganz viele Zweigstellen jetzt. Was bleibt noch in Ihrem Leben, was zu wünschen für Schillers University oder für Sie selbst, sagen Sie uns das. Ja, ich wünsche mir eigentlich recht viele gute Studenten. Ja. Und wir wollen eigentlich jetzt mehr die ganze Sache mehr konsolidieren, aber trotzdem haben wir zurzeit sehr intensive Gespräche mit Ägypten, mit Regierungsstellen in Ägypten und in China. In China ist eine Universität, die uns gebeten hat, dort auch einen Master Business Administration Programm für sie aufzubauen, und in Ägypten. ist eine Universität, die möchte ihren Studenten immer empfehlen, das vierte Jahr bei uns zu verbringen. Und da sind wir also sehr in Verhandlungen. Aber wir wollen keine große Institution sein. Wir haben jetzt etwa 2000 Studenten und wenn wir uns erweitern, dann vielleicht noch bis 3000. Aber wir wollen eben nicht so groß werden. Wir wollen keine anonyme Institution werden und deshalb wollen wir auch eben in verschiedenen Orten mit Colleges so etwa mit 400-500 Studenten jeweils vertreten sein. Und mit ganz vielen verschiedenen Nationen, wie ich sicher sind, wenn wir sie haben. 135 Nationen sind gegenwärtig bei uns vertreten. Ganz fantastisch. Ja. Und da sind auch Chinesen dabei und Ägypter? Ich komme gerade auch von der Schweiz, von unserer Schule. Wo Sie auch Ihren Sitz haben, dort. Nicht? Ja, und da habe ich auch mein Büro. Und da haben wir jetzt gerade 15 Studenten aus China. Und das entwickelt sich sehr stark. Sehr interessant. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück und viele, viele gute Studenten, wie Sie gesagt haben. Danke. Wir sagen noch einmal die Telefonnummer durch. Herzlich, Dr. Leibrecht, dass Sie hier zu uns ins Studio gekommen sind. Und wünsche Ihnen noch eine gute Heimreise, denn bald geht es ja wieder zurück nach Deutschland oder beziehungsweise in die Schweiz. Und ich danke Ihnen für die freundliche Einladung. Gut. Ja, danke. Wiederhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, dieses nette Interview. Ein bisschen Zeitgeschichte. Schiller International University gibt es, wie gesagt, weiterhin noch. Nicht in der Leitung der Leibrecht-Familie, aber zurückdenken an seinen Gründer. Und jetzt mit diesem Interview ihn noch einmal zu hören, ist sicher sowohl für die Studenten, die ehemaligen, die Alumni, als auch für die ehemalige Leute, die dort gearbeitet haben und natürlich die Erinnerung an das Fenway-Gebäude in Dunedin, Florida, das heute wieder ein Boutique-Hotel ist, seit den 2015er Jahren und man hat es wieder völlig renoviert und es ist sogar ein wunderschöner Dachgarten. Also vielleicht haben Sie Lust, einmal sich das anzuschauen. Das historische Gebäude gibt sicher auch Anlass, etwas Neues zu entdecken. Und vielleicht ist dieses eine Universität, die Sie mal auch kennenlernen möchten, im Ausland mit deutscher Anbindung, zumindest damals. Am Mikrofon Ihre Susanne Nielsen, an der Technik Bill Davidson. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen Ihnen, dass Sie uns vielleicht schreiben an info@germanradioshow.com oder an germanradioshow@gmail.com, dass Sie uns sagen, ob Sie vielleicht auch eine Verbindung zu dieser Universität gehabt haben oder haben. Und mich würde interessieren, wie die anderen Campusse sind, Madrid zum Beispiel oder Paris. Sicher auch einen Besuch wert und sicher auch sehr interessant, wenn man dort studieren konnte. Tschüss, seien Sie nett zueinander, bleiben Sie gesund und eine wunderschöne Woche für Sie, Ihre Susanne Nielsen. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Zum Jahresende 2023, Anfang 2024, bringen wir Ihnen wieder ein Update von der amerikanischen und deutschen Kinolandschaft. Ich, Susanne Nielsen, habe sie für Sie gesehen und bringe Ihnen jetzt ein Resümee.